Kirchweihfest, da trafen wir uns zum ersten Mal. Das schönste Mädchen, das warst du in dem ganzen Saal. Später hab ich dich geküsst draußen vor der Tür. Seit dem Abend wissen wir, du nur gehörst zu mir. Im Dämmerschein komm ich zu dir und klopfe zweimal, dreimal leis an deine Tür. Bei dir, mein Schatz, da ist mein Platz. Ich wünsch mir jeden Tag, dass ich dich nie verliere. Zum Glücklichsein gehören zwei wie du und ich. Mit dir ist ja die Welt so schön, dich nur liebe ich. Immer bin ich für dich da, brauch nicht Gut und Geld. Niemals wird das anders sein, keine mir so gefällt. Im Dämmerschein komm ich zu dir und klopfe zweimal, dreimal leis an deine Tür. Bei dir, mein Schatz, da ist mein Platz. Ich wünsch mir jeden Tag, dass ich dich nie verliere. Im Dämmerschein komm ich zu dir und klopfe zweimal. Bei dir, mein Schatz, da ist mein Platz. Ich wünsch mir jeden Tag, dass ich